einerseits finde ich es echt wichtig, wenn man hier in Deutschland lebt, uns geht es ja wirklich gut, davon ein Stück abzugeben und im Prinzip dann in diese Länder auch vor Ort zu reisen und die dann in einer Weise zu unterstützen, dass sie dann, wenn man wieder weg ist, in der Lage sind, sich weiterhin selber zu unterstützen. Eben, dass ich nicht dahin komme und versuche, denen irgendwie welche Werte aufzuzwängen und da die Welt zu verbessern, sondern wirklich denen zur Selbsthilfe dann auch zu helfen.